Stimmt. Jawohl. So. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Hakim Özoglu. Ich bin hier der zuständige Arzt. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten notieren und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das ist in Ordnung. Ja, bitteschön. Ah, Okay. Zuerst, wie heißen Sie? mein Name ist Frau Yvonne Steffens. Frau Steffens, können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Mein Vorname ist Yvonne, das ist Y, Vogel V, Otto, Nordpol, Nordpol, Emil. Okay. Otto und? Nordpol, Nordpol, also N, und dann am Ende ein E, Emil. Okay. Yvonne. Okay. Und Nachnamen? Mein Nachname ist Steffens. ST, Emil, zweimal F, Emil Nordpol Siegfried. Okay. Wie alt sind Sie, Frau Steffens? Ich bin 38 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 23. Juni 1996. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin circa 1,62 Meter und wiege aktuell 65 Kilo. Ja, Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrerin. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Okay. Und haben Sie Kinder? Ich habe drei Kinder, ja. Okay. Okay. Frau Steffens, was wird Sie zu uns und was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, schön, dass Sie Zeit haben. Ich habe seit gestern zunehmende Luftnot und ein bisschen Stechen hier auf der linken Brustseite. Haben Sie Schmerzen oder nur Stechen? Auch. Also wenn ich einatme, wenn ich versuche, tief einzuatmen, dann blockiert das und dann kann ich nicht mehr atmen. Und es ist schwer, Luft zu bekommen. Und das tut manchmal auch weh. Das sticht wie ein Messer. Herr Doktor? Ja, So, da sind Sie, okay. So, ich habe jetzt nichts von Ihnen mehr, Herr Doktor. Hallo? Ah, so, jetzt ist besser. Hallo? Ja, ich höre Sie jetzt. Okay. Aber ich glaube, die Verbindung ist im Moment ganz schlecht. Jetzt ist besser. Es könnte sein. Es könnte sein. Jetzt So. können Sie mich gut hören? Jetzt ist gut, ja. Dann machen wir weiter, okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Also wie gesagt, sobald ich anfange zu laufen, auch in der Wohnung, wird die Luft immer ganz knapp. Dann versuche ich etwas tief zu atmen, aber das blockiert und ich kann nicht mehr tief atmen. Aber ich merke auch seit einigen Tagen, dass die Luft sehr schlecht ist. Oh. Ja, also das Hauptproblem ist die Luft. Okay, also Luftprobleme haben Sie seit gestern oder seit ein paar Tagen? Seit einigen Tagen, ja. Seit einigen Tagen. Okay. Wow. Haben Sie Husten? Manchmal ja. Ja, wenn ich mich anstrenge, dann muss ich auch etwas husten. Das stimmt, ja. Okay. Trockener Husten oder mit Auswurf? Es ist ein trockener Husten, ja. Okay. Juhu. nicht. Okay. Und strahlen die Schmerzen, also die Schmerzen in Ihrem Brust, irgendwo hinaus? Nein, das ist hier auf der linken Seite, im Bereich der Brust, ungefähr hier in dem Bereich. Wenn ich drauf drücke, dann tut es auch manchmal weh. Okay, okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen entspricht? Also es ist sehr unterschiedlich. Manchmal kommt es ganz plötzlich und ist sehr stark. Das geht so bis vielleicht 7, 8. Okay. Und manchmal ist es nur 1 bis 3 oder so. Wie? Okay. Haben Sie auch Herzrasen? Oder ja. Entschuldigung? Haben Sie auch Herzrasen oder Herzstoppeln? Nein, das habe ich nicht bemerkt. Nein, Herzrasen habe ich jetzt nicht bemerkt. Wow! Wow! Haben Sie solche Beschwerden vorher wow. Oder das erste Mal? Das ist das erste Mal, habe ich früher noch nie gehabt, nein. Okay. Okay. Möchten Sie etwas zu Ihren aktuellen Beschwerden hinzufügen oder was? Also wie gesagt, ich habe ja noch viele andere Erkrankungen, aber das ist im Moment mein Hauptproblem, ja. Ja. Okay. Ja, jetzt möchte ich eigentlich nach Ihrer Krankengeschichte ein paar Fragen stellen. Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen, wie zum Beispiel ja. Bluthochdruck oder Zucker? Blutdruck habe ich nicht, Blutzucker auch nicht, aber ich habe seit 5 Jahren einen Brustkrebs. Okay. Und da musste mir die linke Brust operiert werden. Die ist komplett entfernt worden. Okay. Und ich habe danach eine Chemotherapie und eine Bestrahlung gehabt. Das war vor circa 5 Jahren. Und vor 2 Jahren ist mir auch die rechte Brust auch entfernt worden. Da hat man auch Krebs festgestellt. Und seit einem Jahr hat man eine neue Therapie begonnen, auch mit Chemotherapie. Die war bis letzte Woche. Okay. Also bis letzte Woche haben Sie wieder Chemotherapie und Strahlentherapie ja. bekommen? Nee, Strahlentherapie habe ich diesmal nicht. Das war vorher bei der ersten Operation. Okay. Jetzt habe ich nur eine Chemotherapie bekommen. Okay. Und vor einem Jahr, bevor man die Chemotherapie begonnen hat, habe ich einen Port bekommen, hier oben. Okay. Entschuldigung, oben welche Seite, links oder rechts? Rechts oben habe ich einen Port. Okay. Und ja, ich bekomme seit einem halben Jahr auch Ernährung und Infusionen über den Port. Ich war sehr, sehr schlank. Ich hatte sehr viel Gewicht abgenommen. Okay. Ich war zuletzt circa 40 Kilo. Und jetzt mit der Ernährung über den Port und mit der Chemotherapie habe ich wieder etwas an Gewicht zugenommen. Und jetzt habe ich circa 65 Kilo. Okay. Sie sehen, ich habe hier einen kleinen Schlauch. Das ist meine Morphinpumpe. Okay. Meine Morphinpumpe und darüber kann ich dann selbst steuern und die Schmerzen entsprechend regeln mit der Morphinpumpe. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ich glaube, das ist genug, oder? nein, im Moment nicht, nein. Ja. Aber ich habe gemeint, wesentliche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte. Okay. Nein, habe ich nicht. Außer diese zwei Operationen, sind Sie auch operiert worden? Achso, ja, natürlich, da fällt mir ein. Ich habe vor 2 Monaten Probleme mit dem Wasserlassen bekommen. Okay. Da hat man festgestellt, dass ich einen Nierenaufstau auf der rechten Seite habe. Okay. Und da musste mir mehr eine Schiene legen, eine Doppeljodschiene in die Niere. Und seitdem kann ich auch wieder Wasser lassen. Okay. Ne? Ne, onu double jack at denemiyor. Okay. Frau Stephans, leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, mein Vater ist vor 3 Jahren verstorben. Wissen Sie genau, woran ist Ihr Vater gestorben? Er hatte leider einen Herzinfarkt. Okay. Und ist Ihre Mutter gesund? Meine Mutter hat einen hohen Blutdruck und auch Diabetes. Sie hat da Medikamente, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Ja, aber die wird sich jetzt auch untersuchen lassen wegen der Brust, ob sie da auch, weil sie wieder einen Knoten getastet hat. Aber bisher war sie gesund, ja. Okay. Und sind Ihre Kinder gesund? Ja, glücklicherweise. Also die Kinder sind gesund, die haben keine Probleme, glücklicherweise, ja. Ja, Gott sei Dank. Wann war Ihre erste und letzte Monatsblutung? Ja, aufgrund der Chemotherapie ist es völlig durcheinander gekommen. Also ich habe seit 1/2 Jahr keine Monatsblutung. Und wann war die erste? Wie erste Blutung? Wie meinen Sie das? Ihre erste regelmäßige Monatsblutung, erste Periode. Als Kind meinen Sie, oder? Als junges Mädchen? Ja. Ach so, ach gut. Sie wollen aber Sachen wissen. Da war ich, glaube ich, 12 Jahre alt. Ja. Okay. Und wann war Ihr letzter Frauenarztbesuch? Ja, ich bin ständig beim Frauenarzt wegen der Brust. Also, das war jetzt vor 2 Wochen. Okay. Und war alles in Ordnung? Ich meine, ja, Sie haben auch zweite OP gehabt und ja. Chemotherapie bekommen. Und die Kontrolle war gut, oder? War soweit okay, ja. Okay. Und haben Sie außer Ihrem Brustkrebs andere gynäkologische Probleme, wie zum Beispiel Fehlgeburt oder? Ja, okay. Nein. Ja, Frau Stephens, haben Sie Fieber oder haben Sie Fieber gehabt? Ja, das im Rahmen der Chemotherapie immer wieder mal. Das waren dann Harnwegsinfekte. Da habe ich dann Antibiotika bekommen, aber jetzt in letzter Zeit nicht, nein. Okay. Was auffällt, ist, dass ich seit circa einer Woche so Ödeme an den Beinen habe. Das wird immer mehr und das spannt auch ganz kräftig. Ah, okay. In den beiden Beinen, oder? Ja. Okay. Haben Sie auch Schmerzen in den Beinen? Ein bisschen, ja. Es spannt etwa. Ja, das tut auch manchmal weh. Okay. Yes. Okay. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Ja, immer. Also seitdem ich jetzt die erste Brust operiert bekommen habe, habe ich eigentlich chronische Schlafstörungen. Und ist Ihr Appetit gut? Nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja den Port ja bekommen, damit ich ein bisschen Ernährung bekomme. Das ist immer noch sehr schlecht, der Appetit. Ja. Ich habe kein Hungergefühl und ich möchte auch nichts essen. Das ist eigentlich immer seit langem schon so. Ja. Also im Moment, im Moment ernähren Sie sich über nur den Port, oder? Ja, ich esse immer nur ganz wenig und ich kann auch wenig trinken. Überwiegend wird es über den Port gemacht, die Ernährung, ja. Okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Ja, das ist extrem schwierig. Oft habe ich Verstopfungen und da muss ich nachhelfen. Ich muss Abführmittel nehmen und oft habe ich auch viel Luft im Bauch und das tut auch immer weh. Das ist immer schwierig, seitdem ich wieder die Chemotherapie habe. Okay, Frau Steffens, gibt es noch etwas, was Sie seelisch belastet? Ja gut, also im Moment ist das jetzt genug, aber ich hatte halt früher noch andere Probleme, die sind besser geworden, aber aktuell ist das jetzt mit der Luft das Hauptproblem. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, natürlich. Ich habe, wie gesagt, die Morphinpumpe, die ich immer brauche. Ich habe Wassertabletten, da nehme ich eine am Morgen, die Torase, mit. Dann habe ich gegen die Übelkeit Medikamente, das MCP. Und ich nehme zusätzlich noch Paracetamol, wenn ich Schmerzen habe. Und können Sie sich an die Dosierung erinnern? Ich meine, Morphin, wie viel Milligramm nehmen Sie? Das weiß ich nicht. Das wird immer aufgeführt von den Schwestern. Das ist eine Flasche und es geht meistens, das reicht für 3 Tage. Okay. Aber wie viel da drin ist, weiß ich nicht. Da müssen Sie den Plan mal gucken. Okay. Und Torazimid morgens, wie viel Milligramm? 10 Milligramm. Okay. MCP? Je nachdem, wie stark die Übelkeit ist, nehme ich bis zu 3 Tabletten am Tag. Okay. Und Paracetamol? Das ist immer unterschiedlich. Da nehme ich 1 oder 2 Tabletten, wenn nötig, gleichzeitig. Okay. Und rauchen Sie, Frau Steffens? Nein, ich rauche nicht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nein. Nehmen Sie sonstige Drogen? Drogen? Morphin ist doch Droge genug. Nein. Ja. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, gegen Antibiotika habe ich eine Allergie. Penicillin. Penicillin. Wie äußert sich die Allergie? Ich bekomme so einen Ausschlag, so einen roten Ausschlag am ganzen Körper. Und ich bekomme dann auch einen sehr starken Juckreiz. Auch Luftnot habe ich manchmal gehabt. Deswegen vermeide ich Penicillin. Okay. Okay. Herr Doktor, was meinen Sie, woher die Luftnot kommt? Was ist das Problem? Oder haben Sie noch Fragen? Jetzt wollte ich das sagen eigentlich. Mama. Jetzt darf ich sagen? Okay. Jetzt bin ich mit den Fragen fertig. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Vielen Dank, Herr Doktor. Sie haben sich viel Zeit genommen, aber die Luftnot macht mir Probleme. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wenn Sie mir da helfen können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, natürlich, wir werden Ihnen helfen. Aber es ist zu früh, Frau Steffens, etwas Konkretes zu sagen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen und ich werde Ihnen Blut abnehmen. Und dann ich veranlasse für Sie eine Röntgenaufnahme von Ihrem Brust und ein EKG. Und dann können wir genauer besprechen. Okay. Gut, vielen Dank. Machen Sie auch einen Ultraschall, oder? Nach der Röntgenaufnahme eventuell können wir auch einen Ultraschall machen. Okay. Ja. Gut, vielen Dank. Dann bedanke ich mich und dann sehen wir weiter. Ja, okay. Danke auch. Ja, jetzt können Sie im Wartezimmer Platz nehmen und dann wieder gleich bei Ihnen. So. Okay, dann machen wir die Übergabe an den Oberarzt. Ja, okay. Und danach sprechen wir über die Möglichkeiten, was es sein kann. Ja. Haben in der Zwischenzeit vielleicht die anderen Kollegen oder Kolleginnen Fragen? Ja, natürlich. Ich brauche wir lesen mal kurz Ihre Notizen. Ja. Mika, was machst du, Mika? Okay. Sollen wir weitermachen? So, bitteschön. Okay. Kollege, dann erzählen Sie mal. Okay. Hallo, Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Kollege. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Ja, natürlich. Bitteschön. Okay. Die Patientin heißt Yvonne Steffens. Sie ist 38 Jahre alt, Lehrerin von Beruf, verheiratet und hat drei Kinder. Sie kam heute zu uns wegen seit ein paar Tagen bestehende Dyspnoe. Mhm. Thorakalschmerzen auf der linken Seite. Die Dyspnoe und Schmerzen sind belastungsabhängig, sagt die Patientin. Manchmal hat sie auch trockenes Tussis. Und sie bewertet die Schmerzintensität unterschiedlich, wenn die Schmerzen so stark ist, 7 bis 8 von 10 auf der Schmerzskala, aber wenn sie leicht sind, 1 bis 2, okay. Die Schmerzen strahlen nirgendwohin aus und die Fragen nach Tachykardie oder Extrasystole wurden verneint. Als wesentliche Vorerkrankungen leidet sie unter Mammakarzinom. Mhm. Vor 5 Jahren hatte sie Mammakarzinom links und die linke Mama wurde entfernt. Mhm. Dann hatte sie dann hat sie Chemotherapie und Radiotherapie bekommen. Vor zwei Jahren wurde Mammakarzinom rechts auch festgestellt und auch operiert. Bis vor einer Woche hat sie wieder Chemotherapie bekommen. Mhm. Vor einem Jahr hat sie einen Port auf rechte Seite, auf rechte Thorakalregion bekommen. Und seit sechs Monaten ernährt sie sich fast nur über den Port. Also parenteral, ja? Parenteral, ja. Mhm. Sie bekommt seit sechs Monaten, seit einem halben Jahr, parenterale Ernährung. Mhm. Okay. Und vor zwei Monaten hatte sie Probleme beim Wasserlassen. Sie hat ein Stent in den rechten Nieren bekommen. Familienanamnese ergab, Vater ist vor drei Jahren an Myokardinfarkt verstorben. Mutter leidet an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus. Und bei Schwester wurde auch Mama Myomen wurden auch Nodi auf Mama, an Mama festgestellt, aber das ist noch nicht fest, die sind, ob sie gutartig oder ob sie Malin oder Benin sind. Okay. Mhm. Okay. Gynäkologische Anamnese, außer die malignite Geschichte, unauffällig. Vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf seitdem sie Karzinom hatte, Insomnie und häufige Obstipation und andere abdominelle Schmerzen. Psychische Anamnese ist unauffällig. Als Medikamente nimmt sie Morphin in der Pumpe, über den Port und Torazemid 10 Milligramm einmal morgens, MCP gegen Nausea dreimal am Tag und Paracetamol 1 bis 2 Mal am Tag bei Bedarf. Sie gibt keinen Nikotinabusus, keinen Alkoholabusus und keinen Drogenabusus an. Bei der Patientin ist eine Penicillinallergie bekannt und sie reagiert darauf mit Exanthem, Pruritus und Pyspnö. Sehr gut. Haben Sie noch weitere Informationen? Nein, das war's. Diese anamnestischen Angaben deuten am besten auf einen Pneumothorax hin. Wie kommt der Pneumothorax? Die Patientin hat plötzlich aufgetretene Atemprobleme und sie hat auch einen Port auf rechter Seite. Der Port ist rechts, die Schmerzen sind links. Ja, das war eine Möglichkeit, eine Differentialdiagnose, würde ich sagen. Ja, das würde ich mal so stehen lassen. Ein Spontanpneu würde natürlich viel heftiger reagieren, das ist richtig, aber das hat sich bei ihr aber langsam entwickelt, über einige Tage. Also ich glaube nicht, dass sie einen Pneumothorax hat, aber gut, das ist eine Möglichkeit. Woran muss man noch denken? Die anderen Kollegen und Kolleginnen können helfen. Pleuraerguss? Sehr gut. Ein Pleuragus. Ja. Vielleicht, ja, eventuell eine Hämatothorax, wegen einer Verletzung durch den Port. Aber der Port liegt ja schon über ein Jahr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt durch den Port irgendeine Ursache vorliegt, ist eher unwahrscheinlich. Okay. Das heißt, der Port liegt auf der rechten Seite und der Schlauch vom Port ist immer sehr klein, das ist nicht lang. Das heißt, wenn, dann ist bei der Portanlage gleich zu Beginn der Implantation, kann man einen Pneumothorax stechen oder einen Hämatothorax, aber nach einem Jahr unwahrscheinlich. Okay. Aber auch daran muss man denken, natürlich, das ist auch eine Differentialdiagnose, das ist richtig, aber ich würde als erstes an eine Pleuraerguss denken, natürlich, klar. Das kann man mit einem Ultraschall sehr leicht und sofort sehen. Und die Patientin, die ich jetzt vorgestellt habe, die hat einen Pleuraerguss auf der linken Seite, und zwar einen großen Pleuraerguss. Woran muss man dann denken, wenn diese Patientin einen Pleuraerguss auf der einen Seite hat? Metastasierung? Ja, gut. Das heißt, man würde den Pleura punktieren, diesen Erguss einschicken und pathologisch untersuchen lassen, ob dort maligne Zellen drin sind. Sehr gut. Also, ein Punkt. Genau, also Pleuraerguss. Pneumothorax kann immer wieder auftreten, natürlich. Was machen Sie mit den Schmerzen? Die hat links thorakal an den Rippen Schmerzen gehabt. Was kann das sein? Woran muss man Myokardinfarkt oder Herzrhythmusstörung. Genau, an Herz muss man denken, das ist richtig. Das heißt, ich muss auch das Herz mir angucken. Zum einen, ob sie einen Myokardinfarkt hat. Zweitens, sie hat Ödeme in den Beinen. Woran denke ich dann? Und sie hat Chemotherapie. Was kann mit dem Herzen passieren im Rahmen einer Chemotherapie? Herzinsuffizienz? Sehr gut, genau. Es kann sein, dass sie jetzt eine Herzschwäche entwickelt hat und das macht sich jetzt mit der Luftnot bemerkbar. Sehr gut. Also ich mache einen Ultraschall vom Herzen. Ja. Röntgen haben sie schon gemacht. Da sehe ich, ob sie ein großes Herz hat, ob sie eine zentrale Stauung auf der Lunge hat zum Beispiel. Sehr gut. Also auch daran muss ich denken. Aber das hat sie nicht. Diese Ödeme an den Beinen, denke ich, kommt über die Ernährung, die parenterale Ernährung, ist meine Vermutung, weil sie viel Eiweiß bekommt. Sie war untergewichtig und man hat ihr viel Eiweiß und Fett gegeben. Sie ist von 40 Kilo auf 65 Kilo angestiegen. Ich denke, dass das einfach durch diese Öde und durch diesen Protein wahrscheinlich und durch die Ernährung ist, aber auch sicherlich durch die Grunderkrankung. Gut, woran denke ich noch? Stechende Schmerzen an den Rippen. Woran muss man noch denken? Zwei Sachen fehlen mir. Auch Knochenmetastasierung. Zum Beispiel Knochenmetastasierung, ja. Genau. Ja. Noch? Eine ganz einfache Sache. Eine Pleuritis. Ja. Sie hat ja eine Bestrahlung gehabt auf der linken Seite, das liegt länger zurück. Durch die Bestrahlung kann natürlich die Pleura empfindlich sein und jetzt sich nochmal reizen. Also an eine Pleuritis, das kann sehr schmerzhaft sein. Und an eine Interkostalneuralgie, also eine ganz einfache Sache, dass die Nerven zwischen den Rippen gereizt sind durch Verspannung der Rückenmuskulatur zum Beispiel. Ganz einfache Sache. Okay, vielen Dank. Das war sehr gut. Herr Kollege, ciao. Es tut mir leid wegen unserem kleinen Gast. Der hat uns ein bisschen gestört, aber das war doch, glaube ich, schon ganz gut. Er wollte mich. Ist ja kein Problem. TBC, ja, muss man dran denken, aber ist sehr unwahrscheinlich, weil die Patientin hat ja schon diverse Untersuchungen vorher, ist jung, kann schon sein. Bei Patienten, die aus dem asiatischen Bereich kommen, also aus Russland oder Kirgisien und so weiter oder aus Indien, da muss man natürlich auch mal an eine TBC denken, auch bei jungen Menschen, aber ist jetzt bei der eher unwahrscheinlich. Da ist das Problem mit der Mammakarzinom. So, haben die anderen Kollegen und Kolleginnen noch Fragen? Im Moment keine. Herr Doktor, ich danke recht herzlich, das war sehr gut. Wann ist Ihre Prüfung? Am 17. Januar. Januar, das ist bald. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Das würde ich schon machen, das gut. Das ist sehr schön. Was sind Sie für ein Facharzt? Ich bin kein Facharzt. Ah, noch nicht? Ja, noch nicht. Noch nicht, sehr gut. Das wird inshallah. Okay, dann wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Ihnen so, danke. Vielen Dank. Schönen Abend. Guten Abend. Guten Abend.